Denn der Geist und die Braut, sie sprechen kommt. Und wer es hört, der spreche komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst.